Dankeschön. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier als Dienstarbeiter tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder eine Frage haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen an Sie stellen. Sind Sie damit einverstanden? Herr Doktor, ja, guten Abend. Sie sprechen sehr schnell, ich habe Sie kaum verstanden. Okay, mein Name ist Kapagan. Kapagan, Herr Kapagan, Kapagan, sehr ja. gut, sehr schön. Was ist das für ein Name? Was bedeutet das, Herr Kapagan? Eigentlich bedeutet das eine alte Name in türkischer Geschichte. Ja, ein alter Name, und deshalb haben wir diese von meiner Großeltern wurde angenommen, ja. Hat es eine Bedeutung? Eigentlich keine Bedeutung, nur eine Name von König, Oh, ein alter König. König in türkischer Geschichte. Das ist aber schön. Das freut Genau, mich. ja. Sehr gut. Ja, guten Abend, Herr Doktor. Ja, guten Abend. Danke. Kapagan Khan sagen die Leute, die Experten Kapagan Khan oder Kapgan Khan auch können sagen. Sehr gut, dann sage ich mal Dr. Kappagan zu Ihnen. Sind Sie damit einverstanden? Bevor wir über Ja, Ihre natürlich. Ja, aktuelle natürlich. Beschwerden sprechen, ja, Ja. möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen an Sie stellen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Matthias Schönreich. Matthias Schönreich, können Sie Ihre Vorname und Nachname buchstabieren? Vorname ist Matthias, Martha, Anton, Theodor, Theodor, Ja. Heinrich, Ida, Anton, Siegfried, Matthias. Genau. Doppel T und H. Genau. Doppel-H, ja. Und Schönreich. Schön und reich, genau, schön reich. Genau, Schönreich, ja. Herr Schönreich, wie alt sind Sie? Ich bin 43 Jahre alt. Genau. Und wann genau sind Sie geboren? Ich bin geboren, wann genau? 23.08.1979, glaube ich, ja, 79. Genau, ja. Und wie schwer sind Sie? Oh, Sie wollen aber Sachen wissen. Ich wiege circa 75 Kilo. Und wie groß sind Sie, Herr Schönreich? Ich glaube, 1,72 Meter muss es sein. Genau, danke schön. Und was für Beschwerde haben Sie? Was führt Sie zu uns, Herr Schönreich? Also, Herr Docker, meine Frau schickt mich heute hierher. Eigentlich Ja. wollte ich kommen, aber sie sagt, dass meine Haut und meine Augen ein bisschen gelb geworden sind. Okay, ja. Mir ist es nicht so aufgefallen, aber ich dachte, ich war in den letzten Tagen unter der Sonne. Es war ja sehr warm in den letzten Tagen, dass das vielleicht durch die Sonne kommt. Aber meine Frau meint, nein, ich soll mich zeigen. Okay, genau. Seit wann sind die gelb geworden? Also ich habe es nicht gemerkt. Meine Frau hat es wohl gestern schon bemerkt. Okay. Und heute ist es anscheinend etwas mehr. Ja. Und haben Sie irgendwo Schmerzen? Schmerzen habe ich an sich nicht, nein. Okay. Und Ihre Haut, wo genau sind in Ihrem Hautbereich, die gelb geworden sind? Wo genau sind diese Bereiche? Also, Sie können mich ja anschauen, Herr Doktor. Also, meine Frau sagt, mein ganzer Genau. Körper ist etwas gelb, meine Augen, Augen auch. heute bemerkt, sind ein bisschen Ja. gelb Oh. geworden. Aber so meine Genau. Haut, ich kann es schlecht einschätzen, aber meine Frau meint, die ganze Haut ist gelb. Genau, okay. Leiden Sie unter Juckreiz? Nein. Nein, keine. Haben Sie etwas spezialisiertes Essen gegessen? Nein, ich esse ganz normal wie immer. Also ich habe ja Ganz jetzt normal nichts wie anderes. immer, genau, ja. Okay. Sind Sie gegen etwas oder sind Sie gebissen gegen Zicken? Achso, ob Oder ich von einer Zecke gebissen worden genau, oder bin. wurden Sie, ja, oder haben Nein, Sie nein. einen Zickengebiss gehabt? Nein, Zeckenbiss habe ich jetzt in letzter Zeit nicht gehabt. Nein. Genau, okay. Und sie haben auch keine Schmerzen irgendwo. Und nur ihre Frau sagte, dass sie, dass ihre Haut und Auge gelb geworden sind. Genau. Seit gestern und heute ist ein bisschen schlimmer geworden. Ja. Und Juckreiz auch haben sie keine. Genau. Und haben sie Fieber? Nein, also ich habe überhaupt keine Beschwerden. Mir geht's gut. Okay. Ich fühle mich gar nicht so schlecht. Okay. Haarausfall oder brüchige Nagel oder andere Beschwerden haben Sie? Also ist mir jetzt nicht aufgefallen. Sie mehr sehen, ich so viel Haare habe ich jetzt nicht, aber das ist schon länger schon so. Okay. Aber sonst habe ich an den Händen ist mir nichts. Genau. Außer diese Gelb-Verfärbung. Andere Hautrötung oder Hautausschlag. Leiden Sie darunter? Leiden Sie unter Hautausschlag oder andere? Ausschlag habe ich nicht, aber ich merke, dass ich seit ein paar Monaten immer wieder so blaue Flecken habe. Also wenn ich mich irgendwo anstoße oder am Bein oder am Fuß, das sind kleine blaue Flecken, die gehen wieder weg, aber ich habe nicht dabei gedacht. Genau, ja. Am Fuß oder am Knie, im Ellenbogen. Arm, ja. Genau, ja, okay. Und fühlen Sie sich müde? Auf der Baustelle, ne? Bitte? Ich arbeite auf der Baustelle. Ja. Ich bin Maurer und Handwerker. Das heißt, ich muss natürlich manchmal schwere Sachen heben oder mit verschiedensten Werkzeugen arbeiten. Genau, ja. Fühlen Sie sich müde? Oder fühlen Sie sich müdig als sonst? Nein, an sich nicht. Also ich fühle mich eigentlich wie immer. Okay. Haben Sie kein Fieber? Sie haben gesagt, husten Sie? Nein. Okay. Leiden Sie unter Herzstolpern oder Herzrasen? Also bisher hatte ich keine Herzprobleme. Nein, okay. Leiden Sie unter Luftnot oder... oder enge Gefühl im Brustkorb? Okay, enge Gefühl im Brustkorb auch haben Sie keine? Nein, habe ich nicht gehabt. Okay. Ist Ihnen übel? Haben Sie erbrochen? Ja, aber an sich nicht. Nein. Okay. Haben Sie, Sie haben kein nicht erbrochen? Nein. Okay. Me. Und wie ist Ihr Appetit? Also ich kann da jetzt nichts Schlimmes sagen. Mein Appetit, denke ich, ist normal. Ich esse ganz normal und da habe ich aber bisher keine Probleme. Haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Also mein Bauch ist ein bisschen größer geworden. Okay. Ich habe mir jetzt erstmal nichts dabei gedacht, aber das geht auch schon seit ja, so einem halben Jahr, glaube ich. Wo ich dachte, ich habe auch einfach nur viel Luft im Bauch. Der Bauchumfang ist ein bisschen größer geworden. Genau. Aber, seit 6 Monaten, ja? Ja, aber das hat ganz leicht angefangen. Das ist mir jetzt aufgefallen, dass in den letzten 3-4 Wochen, da habe ich das Gefühl, dass mein Bauch ein bisschen dicker geworden ist. Dicker geworden, genau, ja. Ich habe mich auf die Waage gestellt. Ich habe jetzt wahrscheinlich so 1,5 Kilo zugenommen, aber... Ich esse nicht viel und genau, sie obwohl sie nicht gut gegessen haben oder nicht viel gegessen haben, haben sie also nicht mehr als sonst. Ich esse eigentlich immer so wie bisher. Genau. Auch. Sie haben 1 Kilo zugenommen. Ja, fast 2 Kilo. 2 Kilo. In wie vielen Monaten? Letzten Monaten? Wie gesagt, ich habe mich jetzt vor 3 Tagen gewogen. Ah, ja, 3 Tagen. Okay. 75 Kilo und ich hatte mal eigentlich 72 Kilo oder 73 Kilo. Genau. Aber Ihr Appetit und ist normal. Ist nicht ja, also ich würde es als normal bezeichnen, ja. Genau, ja. Ich esse sowieso nicht sehr viel, ja. Also, genau. Da haben Sie Bauchschmerzen in Ihren letztseitigen Bauchschmerzen oder so? Oder nach dem fettiges Essen? Nein, habe ich nicht. Es ist natürlich ein bisschen unangenehm, wenn der Bauch so ein bisschen groß ist, genau. Aber ich habe da keine Beschwerden. Okay. Leiden Sie unter Blähungen? Oder manchmal. Manchmal, genau, ja. Mhm. Leiden Sie unter Durchfall oder Verstopfung? Nein, der Stuhlgang ist eigentlich ganz gut. Im Gegenteil, ich mache mal eher sogar leicht den breiigen Stuhlgang. Ja, aber Breiigen Stuhlgang, genau. Aber ist ansonsten. normal, ja. Ja. Genau. Tierstuhl haben Sie nicht bemerkt, ja? Was ist ein Teerstuhl, Herr Doktor? Teerstuhl ist ein Dunkelblut oder wir können auch schwarzes Blut im Stuhl, wenn wir Ach bemerkt so. haben. Genau. Nein, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass der Okay. Stuhlgang schwarz war. Das habe ich noch nie gehabt, ne? Genau, okay. Stuhlgang und haben Sie Schmerzen beim Stuhlgang? Nein. Auch keine. Wasser beim Wasserlassen? Nein, klappt auch ganz gut. Nein. Okay. Urinstatus, wie ist der Urinstatus? Ist normale Urinfarbe oder ist dunkel geworden? Oh, da habe ich jetzt gar nicht geguckt, Herr Doktor. Das mache ich. Ich spüle immer gleich weg. Genau. Ich habe nicht. Okay. Okay, genau. Müssen Sie Sauerstoff stoßen? Ach so, nee, an sich nicht. Nein. Leiden Sie unter Sodbrennen? Nein, ab und zu mal, aber ist mir nicht aufgefallen. Nein. Okay. Leiden Sie unter Abgeschlagenheit oder so, wenn Sie sich anstrengen? Zum Beispiel Ja, das Schmerz. merke ich, dass ich schneller müde werde oder dass ich dann, dass mir die Kraft so ein bisschen fehlt. Ja, das stimmt. Okay. Okay, Herr Schönreich, ich möchte jetzt nach Ihrer Vorgeschichte etwas fragen. Leiden Sie an einer wichtigen chronischen Erkrankung, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Blutzuckerkrankheit oder Bluthochdruck oder so? Ich habe bisher eigentlich keine Erkrankungen gehabt, war immer gesund. Ich muss sagen, ich war auch sehr selten beim Arzt, weil ich eigentlich ja, fast nie krank war. Okay. Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Nein. Okay. Und deswegen sind Sie nicht beim anderen Arzt gewesen? Ja, genau. Also, ich Genau. war nie krank sozusagen. Ja. Und keine Vorerkrankungen, Sie haben gesagt. Und sind Sie schon einmal operiert worden? Nein. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein oder bei Bedarf? Nur wenn ich mal Kopfschmerzen oder so habe, aber Okay, regelmäßig werde ich nicht. ja, welche Medikamente wegen Kopfschmerzen nehmen Sie ein? Wie heißt das? Das sind Medikamente, die man so aus der Apotheke kaufen kann. Sind sie? Da braucht man kein Rezept. Paracetamol oder? Ja, genau, Genau, Paracetamol, das ist es genau. Paracetamol. Wie viel Milligramm? Keine Ahnung, Herr Doktor. Ja, okay. Ich nehme immer eine oder zwei Tabletten und dann geht es Genau, wieder. ja. Okay. Und sind Sie gegen etwas allergisch? Oh, wie meint, also gegen Pollen habe ich ein paar Allergien, aber ansonsten eigentlich nicht. Okay. Und sind Ihnen Unverträglichkeiten bekannt? Unverträglichkeiten von Ja. Nahrungsmitteln? Nein, nein. Okay. Kann so ziemlich alles. Rauchen Sie, Herr Schönreich? Ja, Rauchen Sie? leider ja. Nein, dann seit wann rauchen Sie? Ach Gott. Seit ich 16 bin. 16 bin, genau. Das heißt, seit 27 Jahren Also schon sehr rauchen lange, Sie, genau, ja. ja. Wie viel Päckchen am Tag rauchen Sie? Ja, ich meine, auf die arbeite halt auf dem Bau und da ist halt immer viel los. Also ich mich ungefähr eine Schachtel pro Tag brauche ich ungefähr. Eine Schachtel pro Tag, okay. Ja. Trinken Sie Alkohol? Bitte? Trinken Sie Alkohol? Ja, schon. Ein bisschen ja, aber Ja, nicht. und welcher Alkohol? Trinken Sie Wein oder Schnaps oder Bier? Also harte Sachen trinke ich nicht, ne? Also ich trinke eigentlich nur Bier. Bier? So über den Tag ein bisschen, wenn, aber und abends mal manchmal ein Wein, aber viel ist es nicht. Genau, gelegentlich trinken Sie. Ja, also Ja. schon täglich, muss ich sagen. Genau. Okay. Bitte nehmen Sie meine nächste Frage nicht persönlich. Das ist eine medizinische Frage. Ich muss Sie fragen, ob Sie Drogen nehmen. Drogen. Ja. Nein, habe ich früher mal als junger Mann mal probiert. So Haschisch, Marihuana und solche Sachen, aber mache ich nicht mehr. Keine. Treiben Sie Sport? Sport, oh, würde ich gerne machen, aber dazu habe ich echt keine Zeit. Ich schaue gerne Fußball im Fernsehen an. Das ist mein bester Sport. Ja, im Fernseher, ja, wenn wir anschauen. Ja, und Deutschland Fußballmannschaft natürlich ist sehr schön. Das ist eine starke Für Mannschaft, das stimmt. die, ja, genau. Und keine Sport momentan. Sie Naja. treiben keinen Sport, ja. Und wie ist Ihr Impfstatus? Oh, da habe ich echt keine Ahnung. Ich weiß, dass ich mal Tetanus hatte, aber sonst habe ich, glaube ich, nichts. Okay. Tetanus, Sie haben erhalten natürlich wegen dieser Ja, wegen Baustelle. der Arbeit müssen wir das Ja, natürlich wegen der machen. Arbeit. Da wird es immer kontrolliert, aber ich glaube, ja, der Die Arbeitsmediziner anderen, okay. meint, Und haben Sie Impfpass dabei oder können wir gucken? nein, leider nicht, nein. Okay. Gegen Corona-Impfungen oder haben Sie Ja, das mussten wir Corona-Impfungen machen bei erhalten? der. Ja, da bin ich schon dreimal geimpft. Okay, genau. Sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Also wir waren letztes Jahr mal in Afrika für 2 Wochen, aber war alles in Ordnung. Letztes Jahr, ja? Okay. In welchem Land waren Sie? In In Afrika? Kenia waren wir. Kenia, okay. Aber alles sind gut und andere, die Impfungen haben Sie erhalten? Die vor der Reise müssen wir Impfung haben normalerweise vor dieser Reise. Manche Welche Impfungen. Impfung meinen Sie? Ja, die zum Beispiel gegen Malaria können wir sagen, oder vielleicht können wir später sprechen, ja. Also soweit ich weiß, wir haben uns natürlich beraten lassen. Genau. Da haben wir gegen Malaria Tabletten bekommen. Da hieß es, es gibt keine Impfung, aber Tabletten. Ah, okay, genau, ja. Und andere Impfungen, spezielle, haben wir jetzt nicht gebraucht, nein. Okay, danke schön. Herr Schönreich, ich möchte jetzt nach Ihrer Familiengeschichte, Familienerkrankungen etwas fragen und Familienanamnese auch etwas fragen. Sind Sie verheiratet oder wie ist Ihr Familienstatus? Ja, ich hatte meine Frau hat mich ja geschickt, also ich bin verheiratet. Ja. Genau, ja, Sie haben gesagt, genau. Und haben Sie Kinder? Nein, auch nicht. Meine Frau möchte unbedingt welche haben, aber naja, Genau, ja. hat nicht so Okay. geklappt. Und mit Ihrer Frau, jetzt wohnen Sie zusammen? Ja, genau. Ja, okay. Haben Sie Geschwister? Ich hatte mal einen Bruder, aber mit dem rede ich nicht. Ah, okay. Wissen Sie, dass Ihr Bruder auch etwas Erkrankungen habe, hat? Weiß, nein, soweit ich weiß, hat er keine Erkrankungen. Okay, genau. Und leben Ihre Eltern noch? Leider nicht mehr. Meine Mutter ist vor 5 Jahren verstorben und mein Vater letztes Jahr. Okay. Woran ist Ihre Mutter gestorben? Sie hatte Brustkrebs gehabt Mhm. und mein Vater hat einen Schlaganfall bekommen. Okay. Ihr Vater letztes Jahr ist gestorben, ja? Ja. Mhm. Ja, da muss ich sagen, also seitdem mein Vater gestorben ist, muss ich gestehen, da trinke ich auch immer etwas mehr Alkohol. Okay, Und genau, ja, ich verstehe Sie. Es tut mir neben leid. dem Bier abends trinke ich da gerne auch mal was anderes noch, ein bisschen Wein und ein paar andere Sachen. Ich Genau, ja, ich hatte verstehe Sie. eigentlich eine gute Ja. Beziehung zu meinem Vater, aber ja, das hat mich schon sehr getroffen. Und Genau. meine Frau schimpft auch immer mit mir, dass ich abends vielleicht ein bisschen zu viel trinke, aber es tut mir gut, ja, und von daher. Genau, ja. Ich verstehe Sie ganz gut. Wenn Sie etwas, eine Hilfe brauchen oder eine professionelle Hilfe für diese Situation, emotionelle Situation brauchen, können wir gerne Ihnen helfen. Natürlich in diesem Abteil oder im Krankenhaus. So eine Gesprächstherapie mal machen. Genau, ja. Vielen Dank für das Angebot. Werde ich mir überlegen, ja. Genau, ja. Hat Ihr Mutter und Ihr Vater an wichtige Erkrankungen erlitten vor dem... Das weiß ich nicht, Herr Doktor. Also so okay. Groß. Brustkrebs also, und Apoplex. Genau. Okay. Und Sie arbeiten in einer Baustelle. Sie arbeiten als Handwerk in einer Baustelle. In Maurer, genau. Maurer, genau. Und sind Sie damit zufrieden? Ja, ich liebe meine Arbeit, ja. Ja, das ist gut. Können Sie, oder ich muss jetzt eine kurze Zusammenfassung für Sie machen. Ich möchte machen. Und dann, wenn Sie etwas hinzufügen möchten, können Sie gerne hinzufügen. Herr Matthias Schönreich, Sie haben seit gestern eine Hautverfärbung gelber geworden und Ihre Augen auch gelb geworden. Ja. Sind gelb geworden und deswegen sind Sie bei uns. Und Ihre Frau hat Sie zu uns geschickt. Und ein paar Monaten haben Sie auch blaue Flecke in Ihren Ellenbogen und Gelenke und auch am Knie und Beine. Mhm. Und Sie haben auch bemerkt, dass Ihr Bauch, Sie haben bemerkt, dass Ihr Bauch dicker geworden ist in der letzten Zeit. Und Sie leiden unter Abgeschlagenheit, Blähungen oder andere und ein bisschen 2 Kilogramm Zunahme wegen dieser dicker Bauch. Mhm. Und ist Ihnen aufgefallen, dass Ihr Beine angeschwollen sind? Ganz leicht, ja. Leicht ein bisschen angeschoren, okay. Okay. Und Kopfschmerzen, andere Bauchschmerzen oder andere Schmerzen irgendwo wurden Sie verneint? Genau, oder haben Sie verneint, ja. Und möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, vielen Dank. Sie haben sich sehr viel Zeit genommen, Herr Doktor. Ja, danke Ihnen. Wir gewinnen das Problem und meine Frau kann wieder beruhigt sein. Und dann hoffe ich, dass ich bald wieder nach Hause gehen kann. Genau, ja. Ich möchte jetzt Ihnen erklären, wie wir vorgehen können. Zuerst müssen Sie hier bei uns bleiben für weitere Untersuchungen und Behandlung. Jetzt kann ich Ihnen leider nicht zu etwas sagen, was zu tun ist. Aber zuerst möchte ich eine körperliche Untersuchung machen und Blut abnehmen von Ihnen und ein paar Untersuchungen, weitere Schritte durchführen, zum Beispiel Bauchultraschall oder andere auch Untersuchungen. Genau. Dann werde ich mit dem Oberarzt sprechen. Nach dieser Besprechung werde ich zu Ihnen kommen, sage ich Ihnen, was zu tun ist. Sie nehmen auch Blut ab, oder? Genau, natürlich, ja, werde ich Blut abnehmen von Ihnen und verschiedene Blutwerte werde ich anschauen, besonders Leberwerte und andere Entzündungswerte auch werde ich anschauen. Okay. Genau. Ja, gut, vielen Dank, Herr Doktor. Ja, bitte schön. Herr Dr. Kappagan, sehr gut. Oder Kollegen, haben die Fragen? Haben die Kollegen noch Fragen? Oder Kolleginnen? Wir haben natürlich auch Damen. Oh, sind 20 Leute heute. Sehr schön. Ich habe keine Frage. Guten Appetit. Der Kollege hinten, was ist der denn? Ja, mein Gast. Mashallah, was gibt es zum Abendessen? Das sieht gut aus. Der Teller ist aber schon wieder leer. Ja, Pilau. Also Reis. Pilav ist der. Türkischer Reis. Oh, guten Appetit. Habe kein Peder befadet benim. Schön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Ich habe eine neue. Der ambitionierte, motivierte Arzt, der Dr. Mehmet. Ja, servus, grüß Gott. Wie geht's Ihnen? Ja, danke schön. Und Ihnen? Mir geht es gut. Danke. Sie sind wieder gut drauf. Haben Sie einen Patienten, Herr Dr. Mehmet? Ja, habe ich gerade einen Patienten aufgenommen, den ich Ihnen vorstellen möchte. Okay, dann schieß mal los, dann leg mal los. Bitte schön. Genau. Herr Matthias Schönreich ist 43 Jahre alt. und 75 Kilogramm schwer und 1 Meter 72 Zentimeter groß. Okay. Herr Matthias Schönreich ist ein 43-jähriger Patient und der sich heute bei uns wegen seit gestern Ichterus im Augen und im Haut vorgestellt hat. Er hat einen Skleren-Ichterus oder einen allgemeinen Ichterus? Einen Skleren. Skleren-Ichterus, genau. Skleren-Ichterus und allgemeine Ichterus im Haut vorgestellt hat. Okay. Ichterus sein plötzlich langsam aufgetreten, sein langsam aufgetreten seit gestern und heute ist schlimmer geworden. Der Patient habe bemerkt, dass die blauen Flecke seit ein paar Monaten in ihrem Ellenbogen und Beinebereich. Und was sind das für blaue Flecken? Haben Sie das angeguckt? Ja, ich habe auch angeguckt und die Erythema, können wir auch sagen. Oder sind es Hämatome? Hämatom, genau, ja, Hämatom. Okay. Mhm. Und außerdem hat der Patient mitgeteilt, dass er eine Bauch oder ihr Bauch dicker geworden sei seit also sechs der Monaten. Der Bauchumfang ist größer geworden. Bauchumfang ist größer geworden seit sechs Monaten. Und des Weiteren klagte der Patient über einen Metabolismus und Fatigue und leichte Beinödeme. Und Sie haben mit dem Ultraschall angeschaut, hat er eine Aszitis? Ich werde bei körperlicher Untersuchung eine Bauch- oder Abdomensonographie durchführen und bei dieser Untersuchung werde ich Aszitis auch anschauen und beurteilen. Der Patient hat Aszitis und zwar ausreichend. Genau, ja, dicker Bauch ist Aszitis, genau, ja. Dicker Bauch ist nicht gleich Aszitis, aber dieser Patient, ich gebe jetzt die Information, ja, okay. Dieser Patient hat im Sono einen ausgiebigen Aszitis. Aszitis, genau, okay. Im Sono haben wir Aszitis bemerkt und beurteilt. Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf eine 2 Kilogramm Gewichtszunahme in den letzten 3 Tagen und einen Metabolismus, wie ich gesagt habe. Ansonsten. Entschuldigung, jetzt muss ich noch unterbrechen. 2 Kilo in 2 Tagen? Oder? 3 Tagen eigentlich. Gewichtszunahme. Gewichtszunahme, die hat gesagt, er hat gesagt, oder? Im halben Jahr. Halben Jahr, okay. Oh ja. Sechs Monate, okay. 2 Kilogramm Gewichtszunahme und Metabolismus leider er. Und es gibt keine relevanten oder keine wichtigen Vorerkrankungen bei diesem Patienten. Der Patient nehme bei Bedarf Paracetamol ein. Und es gebe keine OP bei diesen Patienten. Keine Voroperation. Okay. Genau, keine Voroperationen. Mhm. Und die Frage nach ähnlichen Beschwerden wurden verneint. Und die Frage nach Schmerzen in anderen Körperteilen auch wurden verneint. Mhm. Der Patient sei allergisch gegen Pollen. Und der Patient rauche seit 27 Jahren ein Schächtel pro Tag, das heißt 27 Päckchen years. Also er hat einen Nikotinabusus. Genau, Nikotinabusus seit 27 Jahren. Und der Patient trinke Alkohol, Bier und Wein gelegentlich und abends eigentlich trinke Bier und Wein seit ihr Vater gestorben sei, trinke er ein bisschen viel mehr. Okay, und wie viel haben Sie gefragt, wie viel Menge Alkohol er jetzt trinkt? Wie viele Flaschen Bier trinkt er am Tag? Wie viel Wein trinkt er? Ein paar Flaschen Bier trinke er am Tag, oder? Okay, haben Sie genau nachgefragt, wie viele Flaschen er am Tag? Ja, ich habe gefragt, aber ich habe zugehört, gelegentlich, glaube ich, oder? Na, was ja, bedeutet ich muss gelegentlich? Die Untersuchung wieder Patienten fragen. Sagen nicht immer die Wahrheit, da müssen Sie immer etwas nachhaken und schon genau fragen. Okay, genau, ja. Sie haben doch gesagt, er arbeitet auf dem Bau, oder? Ja. Beruflich ist er Maurer. Also da genau, ist es ja meistens so, dass auch auf dem Bau sehr viel Alkohol auch getrunken wird. Hm. Meistens kommen die Leute morgens schon mit einem Kasten Bier auf der Baustelle und bis zum Abend ist alles ausgetrunken. Okay. Deswegen, da sind ja harte Jungs, die vertragen einiges. Und deswegen sieht man das ihnen nicht so oft an, dass sie Alkohol trinken. Und abends trinken sie meistens auch noch ein bisschen was. Deswegen müssen sie bei solchen Patienten immer die genaue Menge Alkohol erfragen. Wie viel Flaschen Wein morgens, mittags, abends oder Bier oder noch andere Sachen. Damit sie genau ungefähr die Alkoholmenge pro Tag berechnen können. Ne? Genau, ja. Ja, ich musste diese, ich werde diese beiden Untersuchungen wieder detaillieren und wieder nochmal nachfragen. Okay. Und ja. Drogenkonsum wurde verneint. Mhm. Der Patient jetzt treibe keinen Sport und Impfstatus sei unauffällig und sei der Patient sei vollständig geimpft gegen Covid-19. Und der Patient sei letztes Jahr in Kenia gewesen und wegen der Prophylaxis oder Asthma-Prophylaxis habe er eine Tablette eingenommen wegen Malaria. Malaria-Prophylaxis gehabt. Okay. Vor der Reise, genau. Und der Patient sei verheiratet, habe keine Kinder, wohne mit ihrer Frau zusammen. Genau, mit seiner Frau zusammen. Und der Patient hatte einen Bruder, aber mit dem habe keine Kontakt momentan. Bei der Familienanamnese oder Familienvorgeschichte fand sich eine Brustkrebs bei der Mutter, die vor 5 Jahren wegen Brustkrebs gestorben sei. Und eine Apoplexie bei dem Vater, der letztes Jahr gestorben sei wegen Apoplexie oder an Apoplexie gestorben sei. Und der Patient arbeitet als Maurer in einer Baustelle. Maurer. Ja, genau. Ja, M-A-U-R-E-R. Maurer. Genau, Maurer in einer Baustelle. Auf der Arbeit sei der Patient zufrieden momentan. Und die anamnestischen Angaben deuten anamnestisch auf eine Leberschirrhose hin. Wegen dieser Leberschirrhose habe der Patient ein bisschen Anämie gehabt und wegen dieser Anämie ist die Augen und die Haut gelb geworden. Nicht wegen Anämie? Oder wegen dieser Leberschirrhose, genau, wegen dieser Leberschirrhose. Leberschirrhose. Leberschirrhose, okay. Sie gehen von einer Leberschirrhose aus, okay. Genau. Ursache vom Alkohol wahrscheinlich. Alkohol, ja. Eine Leberzirrhose oder eine ethyltoxische Leberzirrhose nennt sich das. Ethyltoxische Leberzirrhose. Mhm. Leberzirrhose und Alternativen kommen eine akute Cholestitis und oder und Hepatozellulär Karzinome. Und auch Malignis, genau. Mhm. Malignitis und Hepatitis. Hepatitis, akute Hepatitis, genau. Irgendeine Form der Hepatitis. Genau. Ja, fulminant Hepatitis oder ja. Und zur weiteren Abklärung werde ich die Patienten zuerst körperlich untersuchen. Und, welche Differentialdiagnosen haben Sie noch? Welche Differentialdiagnose? Hepatitis. Warum bekommt jemand Aszitis? Aszitis wegen dieser Hepatitis bekommt man. Wegen aber das haben Sie schon gesagt. Das haben Sie schon gesagt. Eine andere Differentialdiagnose. Die Kolleginnen und Kollegen können helfen. Mhm. Woran muss man noch denken, wenn ein junger Mensch ein Aszitis bekommt? Okay, Alkohol hat man gesagt, Leberzirrhose haben wir gesagt. Aber was kann noch Aszitis machen? Akute Pankreatitis. Akute Pankreatitis macht nicht unbedingt direkt ein Aszitis. Mhm. Kann auch mal machen, aber das ist ein schwer verlaufender Pankreatitis. Mhm. Rechtsherzinsuffizienz eher weniger. Da hat man keine Aszitis. Da hat meine Rechtsherzbelastung und auch eine Lebervenenstauung und so weiter. Vielleicht im Endstadium, aber ansonsten. Genau. Ja, wo sind die Infektiologen? Eine Tuberkulose. Okay, vielleicht. Oder wenn ich richtig erinnere, ich mich richtig erinnere, Bucherri-Syndrom, können wir auch sagen? Bucherri-Syndrom. Das ist ja auch wieder eine Lebergeschichte, eine Lebererkrankung. Genau, außer Lebererkrankung. Welches Organ? Mit Leberinsuffizienz zusammen jetzt. Welches Organ, wenn es betroffen ist, macht Aszitis im Bauchraum? Nicht die Leber, was anderes. Was gibt es da noch? Milz? Wo sind die Onkologen? Haben wir keinen Onkologen unter uns? Internisten? Wo sind die Internisten? Wir haben doch 20 Leute. Jausabi, was denkst du? Du bist ein erfahrener Arzt. Aszitis. Herz, ja? Herz. Nicht Herz, nein. Jawohl, von wem kommt das? Peritoneum, ja. Peritoneum. Wer hat es gesagt? Peritoneum, natürlich. Wenn wir eine Peritoneal-Metastase haben, Peritoneal-Karzinom haben, das macht Aszites. Zum Beispiel, wenn man einen Eierstockkrebs hat, das metastasiert gerne ins Peritoneum. Und das kann ein Aszites bilden, natürlich. Oder eine andere Sorte von Krebs, welches metastasiert ins Peritoneum. Da könnt ihr nachschauen, welche Krebsarten metastasieren gerne ins Peritoneum. Mammakarzinom, was bei Männern, ich glaube, Kolonkarzinom. Pankreaskarzinom kann, glaube ich, auch machen, genau. Also es gibt verschiedene, oder irgendeine hämatologische Erkrankung kann das ja auch, glaube ich, machen. Das heißt, es gibt schon verschiedene maligne Erkrankungen, die das Peritoneum betreffen oder befallen können. Und dann hat man auch Aszitis. Also nicht nur die Leber. Also das ist eine Differentialdiagnose. Genau. Man muss also den Aszitis punktieren und das dann entsprechend analysieren auf Bakteriologie, auf maligne Zellen, auf und verschiedenste Zellen natürlich auch. Ja. Also irgendeine andere maligne Erkrankung, was das Peritoneum betrifft. Also eine Peritonealkarzinose nennt sich das dann. Das ist ja die nächste Differentialdiagnose. Ja? Genau. Weil es kann ja sein, dass er vielleicht, wie Sie sagen, einfach ein Pankreaskarzinom entwickelt hat, mit schon Peritonealkarzinose, was dann auch vielleicht schon Lebermetastasen gemacht hat. Und deswegen der Ikterus. Nicht durch Alkohol, sondern eher durch was anderes. Ja. Differentialdiagnose. Haben wir heute keine Internisten unter uns? Keine Internisten? Mautab, ja, es ist Doktor, das ist ja. Bitte wissen Sie. Mautab, wie geht es? Nee, Mautab, versucht mir den Mund. Okay. Welche Differentialdiagnose fällt noch ein? Wie Sie gesagt haben, Metastasen und Peritoneumkarzinomen. Akute Pankreatitis und akute Cholestitis, wir haben gesagt. Aber das macht Schmerzen, ne? Genau, das macht Schmerzen und der Patient habe keine Schmerzen. Eigentlich das war's. Und, okay. Ja. Sehr gut, ich habe heute vielleicht so ein bisschen, war ich sehr streng mit Ihnen, Herr Dr. Kapagan, Dr. Ahmed. Aber war gut, sehr gut. Super. Die Sprache ist gut, Sie reden ein bisschen schnell, aber ist gut. Wann ist Ihre Prüfung? Ich habe noch keinen Prüfungstermin, aber ich glaube, in den nächsten Tagen werde ich diesen Termin kriegen. Und ich habe, wie schnell möglich, einen Termin gewünscht. Ich glaube, 2 Wochen, 3 Wochen, ich weiß nicht. Okay, sehr gut. Also ich denke, Sie haben gute Chancen, Sie machen es gut. Ich wünsche Ihnen und allen anderen natürlich auch viel, viel Erfolg. Ja, inshallah. Alles Gute. Danke. Okay, haben andere Kollegen noch Fragen? Gelbfieber bei Kenia, weiß ich nicht. Früher hat man bei vielen Ländern Gelbfieberimpfung gemacht. Jetzt gibt es eine Liste, da kann man nachschauen. Bei vielen Ländern braucht man es nicht mehr. Bei Kenia weiß ich nicht, bei Tansania braucht man es, glaube ich, bei Kenia nicht unbedingt. Das ist, glaube ich, eher ein Malaria-Gebiet. Und das ist keine Impfung, sondern da nimmt man Tabletten gegen Malaria. Genau. Okay, Malaria-Tabletten, ja. Abi bir tane sorum var ama Türkçe. Mahmut abi durdurur.